Je deutlicher und direkter Wörter sind, desto weniger bewusst müssen sie erfasst werden und desto schneller werden sie aufgenommen, wie Bilder. Denken wir an McClouds Aussage, dass Bilder Informationen seien, die sinnlich wahrgenommen werden. Deshalb sind sie besonders effektiv darin, visuelle Narrative zu schaffen, die Menschen oder Gruppen zu Antagonisten und zu anderen machen, also Feindbilder auf allen Ebenen des Wortes erschaffen. Mit denselben Hebeln ästhetischer Überzeugung und visueller Wirkmacht kann ein Bild aber eben auch Superheldinnen erschaffen. Auf den Straßen von Baton Rouge im Jahr 2016. Eine junge schwarze Frau in einem wehenden Sommerkleid steht stoisch vor zwei auf sie zustürmenden Polizisten, die im Begriff sind, die Demonstrantin, von der augenscheinlich keine Gefahr ausgeht, festzunehmen. Die Polizisten sehen aus wie schwarze Stormtrooper, wie behelmte, übermilitarisierte Robocops. Die Demonstrantin hingegen erscheint zugleich wie eine unscheinbare junge Frau und eine griechische Göttin, wie ein verletzliches Opfer in dünnem Kleid und eine unverwundbare Superheldin. Dieses Bild ging um die Welt. Die Geschichte, die es erzählt, ist zu eindeutig, zu groß, um nicht geteilt zu werden. In seinem Essay »The Superhero Photographs of the Black Lives Matter Movement« betont Publizist Tejo Cole: »Natürlich ist das Leben nicht wie in Comics. Menschen werden verprügelt, angeklagt, verhaftet, eingesperrt. Niemand ist wirklich ein Superheld. Niemand kann fliegen oder Kugeln fangen. Iron Man, Wonder Woman, Captain America, sie sind nicht realer als Achilles oder Arjun. Wir wissen das. Aber die Rolle fantastischer Kampfgeschichten hat sich in den Jahrtausenden, in denen wir sie erzählen, nicht verändert. Bilder von übernatürlichem Heldentum täuschen uns nicht darüber hinweg, was der menschliche Körper leisten oder ertragen kann. Was diese Bilder tun, ist, ausgeklügelte innere Zustände wie Geduld, Furchtlosigkeit, Wut und Würde vorübergehend sichtbar zu machen.«